Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, heute will ich euch von meiner Post-Covid-Studie berichten. Hab heute auch wieder Besuch hier. Alexa, schön, dass du wieder da bist. Und ich freue mich, dass du da bist. Zusammen sind wir ein unschlagbares Team. Genau, das sind wir. Fangen wir doch gleich mal an mit der Frage, was ist eine Studie? Aber es wird uns bestimmt Alexa sagen können. Alexa, was ist eine Studie? Das Wort Studie hat folgende Bedeutungen. 1. Wissenschaftliche Untersuchung und 2. Entwurf oder auch schemenhafte Vorarbeit zu einem größeren Werk. Ja. Und Alexa, was ist ein Studienteilnehmer? Das Wort Studienteilnehmer bedeutet Person, welche sich für die Durchführung einer Studie zur Verfügung stellt. Ja, und genauso wie ich habe mich ja auch zur Verfügung gestellt. Also zur Verfügung gestellt ist jetzt, naja, ich hatte das Glück, dass ich das nachgefragt wurde, ob ich an der Studie teilnehmen möchte. Und ja, klar habe ich ja gesagt, weil, ja, warum sollte ich Nein sagen? Post-Covid ist ja nun mal ein Thema, was immer noch groß ist und auch sehr verbreitet jetzt und immer mehr wird. Und ja, wenn man das Wort Studie hört und man darf daran teilnehmen, dann weiß man eben, dass da viel passieren wird. Und ja, deshalb war ich auch froh, dass ich daran teilnehmen konnte und bin da auch mit großer Erwartung rangegangen. Und ja, angefangen hat alles, dass man eben eingeladen wurde. Es wurde dann ein Muskelkrafttest gemacht in der rechten Hand. Dann wurde ein Qigong-Test durchgeführt. Ja, ein Blut wurde abgenommen und man hat ein Gespräch mit der Ärztin, wo man dann halt seine Symptome und halt alles, was man so hat, besprechen konnte. Und ja, dann hat man noch einen Verlaufsfragebogen mitbekommen, den man ausfüllen musste. Und einen Monat später kam es dann nochmal einen Verlaufsfragebogen, dann aber über Internet, da gab es ein Passwort, da musste man sich einloggen, ja, und dann konnte man den Verlaufsfragebogen ausfüllen. Ja, im sechsten Monat von der Studie gab es dann erneut den Verlaufsfragebogen, auch wieder alles online auszufüllen. Ja, und im Monat 12, also zum Ende der Studie, hat man ihn nochmal ausgeführt, diesen Verlaufsfragebogen. Die Fragen waren in der ganzen Zeit immer die gleichen, einfach auch um bei Veränderungen das dann gleich zu erfassen, wenn sich was verändert oder so. Ja. Dann hatte ich im zweiten Monat wurde mir ein Aktivitätssensor zugeschickt, den ich für 9 Tage tragen muss. Das gleiche war auch nochmal zum Ende der Studie hin. Da habe ich den auch nochmal bekommen für 9 Tage. Ja, das ist so ein kleines Gerät, was man um die Taille trägt und was dann die Aktivität oder irgendwie so misst. Ja, und das war es eigentlich schon. Also mehr war jetzt nicht bei mir. Mehr wurde auch nicht gemacht. Ich denke mal, wenn Kontakt nötig gewesen wäre oder so, hätte ich Kontakt aufnehmen können. Von da kam jetzt keine Kontaktaufnahme oder so in der ganzen Zeit. Wie gesagt, nur der Verlaufsfragebogen. Ja, und dann zum Abschlussgespräch wurde dann auch nochmal die Muskelkraft in der rechten Hand gemessen. Ein Qigong-Test wurde durchgeführt. Ja, und Blut wurde nochmal abgenommen. Ja, und dann ging es zu dem Abschlussgespräch mit der Ärztin. Dort wurde halt berichtet, wie es halt so die letzten Monate lief, ob sich was verbessert hat oder was verschlechtert hat. Und ja, das war es dann eigentlich. für so bestimmte Sachen, die gleich vor Ort festgestellt werden konnten, wurden dann halt Tabletten oder sowas empfohlen, die man nehmen könnte über mehrere Monate. Da wurde mir auch nochmal eine Studie angeboten für ein bestimmtes Medikament, was bei der Muskelschwäche hilft. Aber ja, körperlich bin ich halt einfach nicht in der Lage, immer wieder dahin zu fahren und da auszuharren. Und ja, von daher musste ich das leider ablehnen. Und ja, mehr war nicht. Ja, die restlichen Empfehlungen und alles, was dann halt zu den kognitiven Bereich, zu den Schmerzen und zur Fatigue im Allgemeinen gab es dann im Abschlussbericht. Da wurden dann nochmal Empfehlungen geschrieben, die man machen kann. Und ja, das war mal ein Einjahr Studie. Der Nachteil bei mir war wahrscheinlich, dass es halt eben so wenig nur war oder halt jetzt nicht so umfangreich, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass meine Krankenkasse an der Studie nicht beteiligt ist. An der Post-Covid-Studie, wo ich war, waren, glaube ich, drei Krankenkassen, die das unterstützen. Und ja, wenn man da drin, wenn man die Krankenkasse genutzt hätte oder da drin wäre, dann hätte man natürlich viel umfangreicher die Studie erlebt. Eine Reha wäre mit drin gewesen, Untersuchungen wären mehr gewesen. Ja, und von daher war ich halt eben nur in der Kontrollgruppe und ja, deswegen war das dann nicht so umfangreich. Hätte jetzt natürlich auch mehr erwartet und noch mit mehr Erwartung rangegangen, aber ja. Man kann dankbar sein, dass man an der Studie teilnehmen kann, weil zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr schwer, da reinzukommen, weil halt eben Post-Covid so zugenommen hat und einfach dann auch alles schon ja, belegt voll ist. Ja, und ich aber das Glück hatte, eben teilzunehmen. Ja, Alexa, schön, dass du da warst. Und ich freue mich, dass du da bist. Zusammen sind wir ein unschlagbares Team. Ja, und in diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.